Kundgabe 5669. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.5.1953. Geist wirken in allen Geistesrichtungen. Rechte Vertreter. Alle, die aus meinem Geist zeugen, sind meine Vertreter auf Erden. Alle, die mich lebendig im Herzen tragen, sind von meinem Geist erfüllt, so sie von mir zeugen. Denn ihnen kann ich mich durch den Geist offenbaren, und sie reden dann die reine Wahrheit, weil ich selbst ihnen die Worte in den Mund lege, weil ich selbst es bin, der durch sie redet. Darum können in allen Geistesrichtungen rechte Vertreter sein, so wie die Verkünder meiner Lehre so innig mit mir verbunden sind, dass meine Gegenwart gesichert ist und dann auch die reine Wahrheit garantiert ist. Denn dann werden sie nur reden können in meinem Geist. Sie werden davon schweigen, was als Irrtum sich eingeschlichen hat. Sie werden dann stets das zum Inhalt ihrer Reden nehmen, was völlig der Wahrheit entspricht, weil mein Geist es ist, der sie leitet. Darum gibt es in allen Geistesrichtungen, in allen Konfessionen, gewaltige Redner, die das Herz der Menschen ansprechen, die Erfolg haben bei denen, die guten Willens sind. Sie verkünden mit Eifer das Wort Gottes. Sie sind überzeugte Jünger, die mein Evangelium hinaustragen, in alle Welt. Sie leben aber auch in der Liebe. Ansonsten meines Geistes Wirken in ihnen unmöglich ist. Dieses ist das Zeichen, ob ein Mensch ein rechter Verkünder meiner Lehre ist, dass er selbst die Liebe übet, dass er von der Liebe zu mir und zum Nächsten so durchstrahlt ist, dass ich selbst in ihm gegenwärtig sein kann und er darum ein taugliches Werkzeug ist für mich. Wo Liebe zu erkennen ist, dort lasset euch belehren. Dort nehmet mein Wort entgegen, denn dort werdet ihr wahrheitsgetreu unterrichtet. Dort wird euch Aufschluss gegeben werden können, weil dort ich selbst bin, wo die Liebe ist. Denn es kann auch mein Wort gepredigt werden ohne Leben. Es kann buchstabenmäßig übertragen werden und es wird ohne Kraft sein und die Hörer wenig ansprechen. Es sei denn, diese sind voll Verlangen nach meinem Wort. Dann erleuchtet mein Geist deren Denken und sie können auch das tote Wort selbst zum Leben erwecken. Es wird ihnen so verständlich sein, als habe es ihnen ein liebeerfüllter, geisterleuchteter Verkünder dargeboten. Mein Wort hat Kraft in sich, die durch die Liebe im Menschen zur Auswirkung kommt. Der liebeerfüllte Verkünder kann diese Kraft ausstrahlen auf die Zuhörer. Aber auch der Hörer muss liebeerfüllten verlangend sein nach meiner Ansprache, dass sie ihm zum Segen gereiche. Darum könnet ihr Menschen unbedenklich jedem Verkünder des Gotteswortes euer Ohr schenken, so wie ihr selbst das tiefe Verlangen habt, mich zu hören, werdet ihr mich auch hören. Doch ohne Geist geboten und ohne Geist empfangen bleibt es ein totes Wort, ohne Segen und Kraft. Ich behüte wahrlich alle, die guten Willens sind, vor irrigem Gedankengut, so wie sie ernstlich der Wahrheit zustreben, so wie sie sich an mich selbst wenden, dass ich ihren Geist erleuchte. Wer aber lau und gleichgültig ist, wer anhöret, was ihm verkündet wird, ohne inneren Drang, die Wahrheit zu erfahren, dessen Gedanken werden verwirrt und verdunkelt sein. Denn er selbst tut nichts dazu, sich Licht zu verschaffen. Er lässt sich treiben ohne Nachdenken, wohin er getrieben wird. Und diesem ist wahrlich nur das Los zuteil, das er selbst verschuldet. Unwissenheit oder irriges Wissen, das ihm niemals zur Seelenreife verhelfen wird. Und er wird sich niemals damit entschuldigen können, falsch belehrt worden zu sein, denn sein Wille allein war es, der seinen unwissenden Zustand veranlasst hat. Wer aber will, dass er in der Wahrheit wandle, der wird auch belehrt werden in Wahrheit, sofern er sich an mich selbst wendet, der ich die Wahrheit bin von Ewigkeit. Amen.